Um die eigene Kraft erhalten zu können, muss das Leben Energie gewinnen, muss andere Lebewesen fressen, vertreiben, unterdrücken, muss sich unentwegt behaupten und durchsetzen. Deshalb ist die Flora und Fauna jener immerwährende Überlebenskampf. Eine Pflanze mehrt ihre Kraft, indem sie wächst. Und indem sie wächst, nimmt sie anderen Pflanzen den Boden und das Sonnenlicht. Eine Hyäne, die Aas wittert, jagt die Geier davon. Ein Vogelküken stirbt, wenn es sich nicht gegen seine Geschwister durchsetzen kann, die ihm die Nahrung wegfressen. Jedes Lebewesen muss Kraft aufwenden, um die eigene Kraft zu erhalten. Und es muss die eigene Kraft erhalten, um ein Lebewesen bleiben zu können. Plötzlich habe ich Dschungelbilder vor Augen, wie ich sie bereits als Kind oft und gern mit dicken Wachsstiften gemalt habe. Rankgewächse, stachelige Blätter, giftige Blüten, faulende Früchte, Fangarme fleischfressender Pflanzen, Spinnennetze, gepanzerte Insekten, Schlangen, die mit gewölbten Bäuchen neben Lianen hängen, schleichende Leoparden, Klebezungen von Chamäleons, wurmverschlingende Paradiesvögel. Diese grundlegende Bedingung organisiert nicht nur das Leben, ja, sie hat jedes Lebewesen überhaupt erst geformt. Wie meinen Sie das? Nun, um seine Kraft zu erhalten, musste jedes Lebewesen eine bestimmte Nische besetzen, einen Lebensraum erobern, spezielle Fähigkeiten entwickeln, unterschiedliche Organe herausbilden, eine eigene Form gewinnen. Das Wachstum der Pflanzen, ihre Schutzfunktionen, die Rinden, Stacheln, Dornen, Bitterstoffe, ihre Anpassungsfähigkeiten, ihre Symbiosen, ihre Fortpflanzungsstrategien, die Bewegungsmöglichkeiten der Tiere, ihre Sinne, ihre Verhaltensweisen, ihre Angriffs- und Abwehrtaktiken, ihr Körperbau, Pilze, eukaryotische Einzeller, Protozoen, Bakterien, Archaeen. Dies alles ist Ausdruck und Resultat der Lebenskraft. Alles dient der Kraftgewinnung und Krafterhaltung. Und zudem kostet es Kraft, diese Formen überhaupt auszubilden. Der Embryo braucht Kraft, um zu wachsen, die Raupe, um sich in einen Schmetterling zu verwandeln. Der Austausch innerhalb der Zelle kostet Kraft, der Austausch der Zellen untereinander, die Erneuerung der Zellen, das Arbeiten der einzelnen Organe, das Zusammenspiel der Organe. Alles Leben ist Kraft, auch das Leben des Menschen. Und während Tekas nun in weiten Kreisen erzählt, ergibt sich für mich langsam ein klareres Bild für seine Weltsicht. Er spricht über das Universum, über Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen, über Energie, Materie, Schwingungen, über Mikrokosmos und Makrokosmos, darüber, dass alles seinen Ursprung in ein und derselben Kraft habe. Und diese Kraft zeige sich in dem Sein, in den Strukturen, Prinzipien, Naturgesetzen des Weltalls. Doch sei sie, diese Allkraft, unbewusst, sie entscheide nicht und richte nicht, in ihr liege die Möglichkeit, dass Leben entstehe. Doch so wie Sternsysteme und Planeten aus Zufällen entstehen, aus bestimmten Konstellationen des Raumes, der Materieverteilung, der Bewegungsenergie, aus naturgesetzten Gegebenheiten Konstanz, so entstehe auch das Leben zufällig. Es entstehe, wenn die zufälligen Bedingungen das Leben ermöglichen. Doch wenn das Leben entstehe, so müsse es nach einer Erhaltung seiner unabhängigen Kraft ausgerichtet sein. Es müsse diese Kraft halten, um am Leben zu bleiben. Wo Leben ist, zeigt sich dieses Prinzip. Es zeigt sich in der Nutzung unterschiedlicher Energiequellen, in Gestalt und Körperbau, im Verhalten, in den Fähigkeiten und Instinkten, in der Lebensverteidigung und Lebensvermehrung. Sie meinen die Fortpflanzung? Ja, das Leben pflanzt das Leben fort. Dafür haben sich hundertfältige Strategien entwickelt. Geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung, vegetative Vermehrung, Zellteilungen, Samen, Sporen, Sperma, Eizellen, der Geschlechtstrieb, das Brutverhalten, die Aufzucht und Verteidigung der Nachkommen, die Brunft, Balz- und Paarungsrituale, in denen ein Lebewesen seine Kraft und Gesundheit präsentiert, um dem Geschlechtspartner zu signalisieren, dass kräftige Nachkommen gezeugt werden können. Nachkommen, die ihrerseits über die besten Voraussetzungen verfügen sollen, jene Lebenskraft zu behaupten und fortzuführen. Wie wirkt die Kraft im Menschen? Tekas schweigt plötzlich eine lange Zeit. Ich kann dieses Schweigen nicht deuten. War die Frage unangebracht? Dann merke ich, dass Tekas überlegt und Worte zu finden versucht. Wenn ein Mensch eine fremde Stadt besucht, so werden ihm zunächst die höchsten Türme auffallen. Doch nicht die höchsten Türme fordern diesen Blick, sondern es besteht ein innerer Drang im Menschen, der ihn verleitet, auf das zu achten, was Kraft darstellt. Wie wirkt die Kraft im Menschen? Diese Frage ist fast nicht zu beantworten, denn obwohl es die immer gleiche Kraft ist, so zeigt sie sich in immer anderer Verwandlung. Der Kraftdrang ist ein Gesicht, für das es 1000 Masken gibt. Er wirkt im Körper des Menschen, in seinen Instinkten und Trieben, und er wirkt in seinen Zielen, seinen Forderungen, Verlangungen, seinem Willen. Der Kraftdrang ist verschmolzen mit der menschlichen Wahrnehmung, mit dem Bewusstsein. Er beeinflusst das menschliche Selbstbild und Weltbild und verästelt sich in alle menschlichen Bereiche. Der Mensch demonstriert seine Kraft, demonstriert sie sich selbst und anderen gegenüber, bewusst und unbewusst, in offener und sublimierter Form. Er demonstriert sie, wenn er seine Erfolge hervorkehrt, Statussymbole vorführt, Furchtlosigkeit zeigt, sich durchsetzt, kämpft, wenn er seine Überlegenheit zu beweisen versucht. Der Kraftdrang ist das Streben nach Anerkennung, die zur Schau gestellte Unabhängigkeit und Abgrenzung, das Übertreffen und Überbieten, das Zurückdrängen und Besiegen, das Nacheifern, das Betonen äußerer Merkmale und Vorzüge, das Vorführen der eigenen Fähigkeiten, der Beweis körperlicher oder intellektueller Stärke. Er zeigt sich in der Gestik, Mimik, im Verstecken eigener Schwächen. Die Kraftdemonstration kann schlicht darin bestehen, dass die Kraft des anderen ignoriert wird. Dort, wo es ein Streben gibt, dort wirkt der Kraftdrang. Ja, die großen Motoren der Menschen, Macht und Geld, was sind sie anderes als ein Ausdruck jener Kraft? Macht und Geld? Ja, wer über Macht verfügt, kann einen größeren Einfluss ausüben. Er hat seine Kraft vergrößert, er demonstriert und nutzt sie. Seine Kraft hat sich gegen andere Kräfte durchgesetzt. Dafür wird der Mächtige bewundert, beneidet, verdammt. Und wo Macht ist, da ist das Geld nicht weit. Denn das Geld ist ein Substitut für jene Kraft, ein Stellvertreter. Mit Geld ist es den Menschen möglich, sich zu ernähren, zu wohnen, zu leben, sich zu einem beliebigen Ort zu bewegen, seinen Wirkungskreis zu vergrößern, seine Möglichkeiten zu entfalten. Geld ist Lebenskraft in umgemünzter Form. Ich denke an meinen Redakteur, an das spärliche Monatsgehalt, das ich für meine Kolumnen erhalte, an die Leser, die beworben werden, damit sich diese kleine Amsterdamer Zeitschrift erhalten kann. Und ich denke an die konkurrierenden Blätter, die in hoher Stückzahl gedruckt und verkauft werden und einen wesentlich größeren Einflussbereich haben. Dies sind die Zeitschriften, über die gesprochen wird. Und es wird über sie gesprochen, weil sie so präsent sind. Deshalb erzeugt Geld wiederum Macht. Ja, und deshalb ist das Geld selbst so mächtig geworden, dass es sich von den Menschen loslöst und verselbstständigt. Es hat ein eigenes System der Kapitalströme und Selbstvermehrung geschaffen. Damit folgt es mehr und mehr seinen eigenen Gesetzen, und der Mensch hat das Nachsehen. Obwohl das Geld seine Erfindung ist, wird der Mensch in zunehmendem Maße zum Sklaven des Geldes. Gleichzeitig organisiert es das menschliche Leben unzureichend und ungerecht, nämlich nach dem Prinzip der Machtausübung. Und je mächtiger das Geld wird, desto mehr werden die Menschen nach dem Recht des Stärkeren handeln. Denn das ist ja das, was das Geld verkörpert, den Kraftdrang, das Recht des Stärkeren. Was ist dann Herrschaft? Herrschaft ist eine dominierende Kraft oder ein dominierendes Kraftmodell. Das Streben nach Herrschaft zeigt sich in einzelnen Menschen und in Gruppierungen und Organisationen, in der Wirtschaft, in der Politik, in den Ideologien, in den Religionen. Ja, ich erinnere mich, Sie hatten das Herrschaftsmoment der Religionen erwähnt. Das ist ein interessanter Fall, denn einerseits geht es hier um eine höhere Wahrheit und das Heil des einzelnen Menschen, andererseits bilden sich Machtapparate heraus. Doch das eine harmoniert nicht mit dem anderen. Religionen sollen offen ihre Welt sich darlegen, aber tun meist etwas anderes. Sie versuchen, die Menschen zu vereinnahmen. Sei es, dass sie Gebets- und Glaubensvorschriften aufstellen, sei es, dass sie die Gläubigen zu ihrem Glauben ermahnen, zentrale Bauten errichten oder mit ihren Symbolen werben. Geschichte und Gegenwart sind voller Beispiele, wo die Religionen über ihre Befugnisse hinausgehen und die Grenze zur Macht überschreiten.